Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Und dazu begrüßt Sie Karl Lippegaus. Mein Thema: Zu neuen Ufern. Frankreichs Jazz im Aufbruch. Das war Sylvain Rifflet am Tenorsaxophon mit 2D, alles gesagt, aus seinem Album Mechanics. Sylvain Rifflet ist ein ganz erstaunlicher junger Jazzmusiker aus Paris, der in diesen Tagen ein Remake, ein ganz erstaunliches Remake von Stan Getz berühmter Platte Focus vorgelegt hat. Frankreichs Jazz im Aufbruch, das ist unser Thema. Seit 31 Jahren gibt es das französische Orchestre National de Jazz, das 1986 gegründet wurde und nicht nur alle paar Jahre die Besetzung, sondern auch den Bandleader wechselt, um so nach demokratischen Prinzipien eine ständige Selbsterneuerung einzuleiten. Thank you. ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Beautiful house. You may ask yourself, where does that highway lead to? You may ask yourself, am I right? Am I wrong? You may say to yourself, my God, what have I done? Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Der Song der Talking Heads in neuem Arrangement von 2014 für das Orchestre National de Jazz. Ein Song, der die jüngsten Bilder der Verwüstung dieses Planeten aus Saint-Martin, aus Guadeloupe, aus Kuba und aus Florida zu vertonen scheint. Vincent Courtois, So Much Water, So Close to Home. Thank you. Vincent Courtois mit seinem Album West. Er ist Jahrgang 1968 und gehört heute zu den international gefragtesten Cellisten in der improvisierten Musik. Courtois gründete bereits früh eigene Bands, die Extreme ausloten zwischen Rock, Noise, Kammerjazz und Avantgarde. Die Musiker, mit denen der Saxophonist Mathieu Metzger arbeitet, sind eher jung, jeder spielt mehrere Instrumente und arbeitet in seiner oder ihrer Nische vor sich hin. Mathieu ist immer sehr neugierig, was er mit anderen erfinden kann. Und seine Vielseitigkeit und sein Repertoire sind erstaunlich. Von Barockmusik bis zu Speed Metal Jazz und kosmopolitischer Folklore. Oder eine Hommage an Prince. Aber immer scheint die eigene Persönlichkeit durch, wie auch bei dem aktuellen Album Source, Quelle. Mathieu Metzger mit dem Pianisten Paul Brousseau aus dem aktuellen Orchestre National de Jazz. Rousseau und Mathieu Metzger an Klavier und Saxophon. Und hier gleich ein weiteres, soeben erst erschienenes Album. Es kommt von dem Pianisten Roberto Negro und heißt Da Da Da, ist aber keine Hommage an die deutsche Rockgruppe Trio. Das Album entstand mit Emile Parisien, Sopransaxophon, und Michele Rabia, Drums und Percussion. Der Pianist Roberto Negro lebte 14 Jahre seiner Kindheit und Jugend in Zaire, ohne ein Wort der Hauptsprache in Kinshasa zu lernen. Wenn ich mich recht erinnere, setzte mich meine Mutter mit 6 Jahren ans Klavier und meinte, es sei doch wichtig, dass ich Musikunterricht bekäme. Sie selbst hatte als Kind etwas Klavier gespielt und sie erinnerte sich an ein Fragment, das sie gelernt hatte. Irgendwie wünschte sie sich, glaube ich, dass ich diese Sache übernehmen und erledigen könnte. Das war in Kinshasa, Ende der 80er Jahre. Roberto Negro, Emile Parisien, Michele Rabia, Bagatelle. Das waren der Schlagzeuger Christoph Lavergne, der Kontrabassist Sébastien Boisseau und am Banjo David Chevalier. Sein neues Album heißt Second Life, daraus hörten wir Six in Anspielung auf den Sechs-Achtel-Rhythmus. Chevalier spielte ein fünfseitiges Banjo und sagt, nachdem ich Erfahrungen in vielen Richtungen gesammelt hatte, fiel mir auf, dass ich noch nie das Thema Jazz als solches behandelt hatte, obwohl es der gemeinsame Nenner in meinem Repertoire ist. Es gab Improvisation, es gab Jazzmusiker bei uns, aber das Thema war nie das Besagte. Zudem hatte ich mich lange nicht mehr vor einer Rhythmusgruppe aus Bass und Schlagzeug bewegt. Wunderbar aufgenommen wurden diese Trio-Improvisationen übrigens von einem der besten französischen Toningenieure im Jazz, Sylvain Thévenard. Und jetzt ein Stück voller Kindheitserinnerungen, Erinnerungen an Kinderspiele und das Bild von Beinen, die dünn sind wie Streichhölzer. Hier ist die Schriftstellerin Agnès Desart in einer Improvisation mit dem Schlagzeuger Simon Goubert. Le dos posé tout contre une meule de foin, nous fumions, en cachette et pour faire comme les grands, de minces brins de paille, comme des cigarettes. Le souffle court prenait notre cœur en tenaille, et nous pensions mourir d'amour ou d'une tristesse vague que ne comprenaient pas nos cervelles d'enfants. Il arrivait parfois qu'une cheville glisse. Elle retombait alors sur un genou si lisse qu'on était tout surpris de le voir couronné. Le cœur cessait de battre. Après, c'était l'effroi, masqué à très grands frais, de s'être touché dans l'émoi du grenier à foin si frais. La peau tannée par le soleil cru du matin, nous réprimions le chaud qui venait à nos joues. Nous cessions un instant la furtive fumette, surtout que rien ne bouge, histoire que nos jambes minces comme des allumettes conservent l'enlacement hasardeux qui nouait nos deux corps et y mettait le feu. Je me souviens de toi, aujourd'hui disparu, de ton dos appuyé sur un fauteuil de foin, de tes doigts embrassant le brin de paille menu, et de tes yeux mi-clos perdus dans le lointain. Je me souviens de toi, aujourd'hui disparu, et je verse des larmes au mausolée de foin. Der alte Klavierspieler aus Paris verliebt sich in Jacquotte, die ihm entscheidend hilft, wieder Fuß zu fassen in der Welt. René und Jacquotte Urtréguer ziehen von Paris aufs Land. Von der Großstadt hat René genug. Er sehnt sich nach Ruhe, er liest viel. Und zu seinen drei Lieblingsbüchern zählt Der Prozess von Franz Kafka. René sagt, der Jazz hat sich verändert und ich mich auch. Die Jahre der Selbstzerstörung, der Schmerz der Erniedrigung, die Trauer über die Verlassenheit, die Scham über den Fall ins Bodenlose liegen hinter dem Musiker. Manchmal spielt er im Club einen alten Song, der heißt »It could happen to you«. Agnès Desart, die wir gerade hörten, hat mit René Urtréguer, dem berühmten französischen Jazzpianisten, ein Buch über sein Leben verfasst. Thank you. Il ne faut pas. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, quand on laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même et soi-disant généreusement, en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un automonument. Répétons-le, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental ment, monumentalement. Thank you. Thank you. das Trio des Saxophonisten Mathieu Donnerier mit der Gnossienne Numéro 3 von Erik Satie. Davor hörten Sie eine Komposition von Moondog, dessen 100. Geburtstag wir im letzten Jahr feierten und der sich bei Jazzmusikern in Frankreich einer gewissen Beliebtheit erfreut. I Love You von Moondog, gespielt von Cabaret Contemporain. Davor hörten Sie das Tarkowski-Quartett des Pianisten François Couturier mit seiner Komposition Fantasia, Jacques Prévert mit Il ne faut pas und die Gruppe Das Kapital mit dem Saxophonisten Daniel Erdmann. Viele halten ihn für einen der größten Schlagzeuger der Welt. Tony Allen, bekannt geworden durch den nigerianischen Superstar Fela Kuti. Diese neue Platte von ihm, The Source, entstand in Paris mit französischen und afrikanischen Musikern. Tony Allen am Schlagzeug. Und bis zu den Nachrichten jetzt noch Shangri Tunkashila, die Hommage an den elektrischen Miles Davis von dem Trompeter Médéric Collignon, der über sich selbst mir in einem Interview in Paris sagte: Ich bin Jahrgang 1970, sehr fruchtbar, ich bin unmöglich. Die Leute erlebten damals einen starken sozialen Wandel und man schöpfte neue Hoffnungen. Das kriegen wir heute alles zurück. Die aus uns Schafe machen wollten, haben die Oberhand bekommen, sagt Médéric Collignon. Doch ich mag sehr diese ganze Periode, in der vieles erfunden wurde. Es gab den Jazz, den Free Jazz und all das. Die Rockmusiker begannen mit anderen Strukturen zu arbeiten als dem zwölftaktigen Blues. Und die zeitgenössische Musik brachte verrückte Sachen von Karlheinz Stockhausen hervor. Médéric Collignon mit Ife. Eine Anspielung auf die Herkunft von Miles Davis. Deutschlandfunk.